Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Raven, ich würde doch einfach darum bitten, dass du einfach jetzt anfängst und den Leuten einfach schon mal ein paar Dinge erzählst, die du mir auch schon erzählt hast, und was man machen kann und was die Leute dann meinen, was man daraus machen sollte. Okay, dann versuche ich mal eine Zusammenfassung. Also wir haben wieder ein Piratenradio. Ich habe den Tobi mal angeschrieben, einfach kurz nach Neujahr, ob wir das denn angehen wollen. Lief eigentlich alles ganz schnell. Ich habe einen Server bekommen von der Bayern IT. Das heißt, im Moment läuft alles über Bayern. Ich habe den Server aufgesetzt. Die Adresse kann ich euch gleich noch rein geben, wo die ganzen Streams schon abrufbar sind. Die Kiste läuft. Ich habe die ganzen Automationen jetzt gemacht. Ich habe die Skripte geschrieben, also der Upload mit Sendelisten. Ich habe geschrieben, wenn man so nennen will, womit man eigene Sendelisten stellen kann, also praktisch die Sendeplanung. Die könnt ihr dann selber, beziehungsweise der Tobi kann die selber, wenn ich ihm die Zugangsdaten gebe, hochladen. Und jeden Tag um 3 Uhr nachts wird das Playout neu gestartet und da geht eine neue Sendeliste on air. Also es wäre theoretisch schon möglich, das komplett zu automatisieren. Also einfach mal direkt zwischendurch die Sendelisten hochladen. Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, es wäre schön, wenn sich noch jemand bereit erklärt, sich damit zu beschäftigen, damit ich nicht der Einzige bin, der das mal ausprobiert. Ich habe es bisher ja noch gar nicht ausprobiert und habe nur Sachen von Raven gekriegt, aber vielleicht ist ja noch jemand bereit, sich damit zu beschäftigen. Also da muss passen eigentlich, weil ich habe echt schon sehr viele Projekte um die Ohren. Ich kann nur mal hier und da einen Beitrag dazu bringen. Also ich kann da vielleicht nach der AV Pampa mitmachen, also bis dahin bin ich auch komplett zu. Ich habe den Patrick jetzt gar nicht verstanden. Wir sind im Testbetrieb, nicht vergessen, es ist noch nichts scharf geschaltet. Genau, es ist ein Testbetrieb, es ist im Moment eine circa einstündige, also eins. Also reinhören kann ich morgen gerne mal. Ja, eine Stunde, 20 Minuten. Live ist übrigens auch möglich, habe ich auch schon getestet, funktioniert alles. Und ja, da redet gerade keiner und ich weg. Nee, wir hören dich. Oder ich höre dich zumindest. Ja, also technisch steht das alles soweit. Je nachdem, was ich dazu sagt, wären die nächsten drumherum Geschichten aufbauen, dass wir also Socials, Social Accounts machen und das ein bisschen, ja, dass wir da schon mal Plattformen haben, wo wir es dann propagieren können, dass ihr euch Gedanken macht, was könnte da rein, was könnte rausfliegen und wie die Sendeliste aussehen, in welchem Turnus sollte die geupdatet werden, was sollte da alles rein und so weiter. Zu welchen Gelegenheiten soll es live und genau, eigene Mailingliste, eigene Webseite, also ein Blog, sowas in der Art, das wären jetzt so für mich die nächsten Schritte. Also ich habe gerade bisher nicht allzu viel verstanden, das ist aber auch nicht schlimm. Wie soll das denn befüllt werden? Also ich denke mal teilweise auch mit den Beiträgen, die wir im Nest haben. Also gefüllt werden, so das Ganze hatten wir uns mal kurz überlegt mit Musik, allerdings dass Musik wirklich nur ein Trenner ist, weil wir sind uns einig, also ich und Tobi, dass wir Content hören wollen eigentlich in so einem Programm und beim Piratenradio 1.0 war es ja so, dass da die ganze Zeit eigentlich nur Musik lief und Musikstreams gibt es im Internet genug, also da braucht man dann nicht auch noch ein Piratenradio, sondern da geht es darum, die Sachen wirklich mit Content zu füllen und da kann man dann so Sachen zusammenstellen, dass das eben komplett gebastelt. Also bei den Musiksachen, da geht es ja wahrscheinlich eh um Creative Commons, GEMA-freie Musik. Und da können wir ja durchaus auch ein Konzept mit draus machen, dass diese Dinge auch entsprechend immer wieder erklärt und vorgestellt werden, damit wir da auch generell Werbung für eben Musik braucht keine GEMA machen. Jetzt hört man dich nicht, Raven, wenn du was sagen würdest, wolltest. Nee, ich habe nichts gesagt. Weil ich meine, das wäre ja eine Möglichkeit, wie man dieses Musik braucht keine GEMA, gerade über das Piratenradio als kontinuierliche Positionierung, die dann auch bundesweit greift. Wir haben das in NRW ja als Aktion gemacht. Die ist zwar jetzt nicht super gut gelaufen, aber eben in einigen Bereichen schon ganz vernünftig. Und vom Grundsatz ist das eben durchaus der Markenkern, an dem wir da weiterarbeiten können. Also in dem Zusammenhang könnte das auch noch ein super Nebeneffekt sein mit der GEMA. Aber ja. Lass uns doch mal die Sache mit dem Namen in den Raum werfen. Also ich selber war ja der Meinung, das Krähennest Radio hätte ich toll gefunden. Und dann hat mich Klaus, der jetzt ja leider nicht da bin, eines Besseren belehrt und mir gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, einen Podcast und ein Radio mit dem gleichen Namen zu betreiben. Und so kam woher auch immer der Name Nebelhorn. Was sagt ihr denn dazu? Ja, schon mal als Arbeitstitel, glaube ich, ganz nett. Ich finde das auch hübsch, ja. Ich kann es mir aber eben immer noch nicht vorstellen. Ist das dann eine Aneinanderreihung von GEMA-freier Musik und Podcast? Ja, das ist jetzt ja genau die Frage. Was stellt ihr euch vor? Also ich wiederhole mal eben, also ich sage mal, was ich selber meine und was Klaus dann gesagt hat. Also ich stehe eben auf dem Standpunkt, was Raven gerade eben schon gesagt hat, dass den 7000. Musikradiosender brauchen wir nicht. Und wenn ich das Ding einschalte, dann möchte ich gerne Content haben und nicht irgendwie Musik hören. Dann hat Klaus aber zu mir gesagt, und das ist leider für den Sonntag ja immer ein bisschen doof, sonst wäre er sicherlich dabei, dann hat Klaus aber zu mir gesagt, dass man das durchaus unterbrechen müsste. Und ich sage mal, Radio ist ja nun mal wirklich sein Fach, wo ich dann sage, zumindest ich für mich sage, da sollte ich dann drauf hören. Also wir sollten nicht 3 Stunden Podcasts oder Spelunkencasts in voller Länge machen, wenn da macht man Trenner rein, Musik zwischendurch und solche Sachen. Aber was habt ihr denn für Vorstellungen, wie so ein Radio aussehen könnte? Also wenn das von der Technik her handelbar ist, dann kann man natürlich bei den Veranstaltungen, wo wir dabei sind und so also auch Podcasts aufnehmen wollen, kann man natürlich auch dann Live-Berichte senden, die dann sofort eben in die Geschichte reingehen und dort dann eben auch irgendwie mit in eine Schleife reingehen oder wie auch immer. Ja, okay, das sowieso. Das ist ja mal, sagen wir, die Königsdisziplin, dann direkt live zu senden. Aber ich glaube, da sollten wir uns ein bisschen Zeit für geben. Jetzt war ich zwischendurch mir nicht immer weggesprungen und Raven hat mir erklärt, dass man, also ich stelle mir das einfach so vor, dass wir eben Stücke zusammenschneiden, dann mit Musik, mit Trenner, dann ein bisschen Anleitung von Raven und Klaus, wie wir das optimalerweise machen und dass man dann sagt, okay, wir wagen uns mal an so ein 3 Stunden oder 6 Stunden Ding dran, eben immer teilbar durch 24 und dann wird's halt immer wiederholt. Irgendwie sowas. Also Content kriegen wir dann ja schon ganz ordentlich zusammen. Bernd, was meinst du denn? Entschuldigung, ich habe euch gerade nicht zugehört, ich habe mich über die Mailingliste Bochum aufgeregt. Live-Beiträge mit richtig Sendetermin als Kontraveranstaltung zum Stream bei LPTs oder BPTs würde ich nicht sagen, aber bei so Barcamps halte ich das schon für sinnvoll, wenn man darüber so ein bisschen berichtet oder eventuell dann da auch live die Sachen sendet. Ansonsten, ja, aber ich nicht, ich habe keine Zeit. Können wir ja nicht als Kernziel nehmen. Also ich bin der Meinung, wenn wir ein Radio erstmal haben, was eben nicht live sendet, ist das ja schon mal toll. Und wenn wir es dann hinkriegen, irgendwann mal was live zu machen, klar, ist natürlich umso geiler. Aber das sollte, ich finde, sollte nicht der erste Anspruch sein, weil dann wären wir wieder in dem Bereich die ganz tollen Ansprüche und das, was wir vielleicht nicht erfüllen können. Ich weiß es ja nicht. Ja, also die Reihenfolge, wie du so gesagt hast, ist natürlich erst sinnvoll, auch um das zu üben, jetzt für die Leute, die da eben neu mit reinkommen. Also zum Thema Live-Senden, ich hatte habe hier jemanden, meinen KV-Vorsitzenden, der beim Piratenradio 1.0 mitgemacht hat, der aber davon auch losgekommen ist, irgendwie jetzt zwangsweise. Der würde wieder mit, wir haben bei uns in Bayern eben eine Bezirksparteitag im Mitte Februar und da hatte ich schon mal ein paar Pläne gemacht, dass wir dass wir den quasi als Generalprobe schon für Konzepte gemacht, was aussehen könnte, was man dafür braucht. Ich brauche jetzt noch ein paar Leute, die sich da auch interessieren würden bei uns. Und ich glaube am 16. oder so, 16., 17. Februar ist der Termin, da mal eine Live-Sendung fahren. Also das ist jetzt einfach mal eine Vision, die ich zu den Live-Sendungen mir überlegt habe. Auch hinsichtlich natürlich als Generalprobe für den BPT. Das bedeutet, wir würden das Radio dann benutzen, um auch Bayern-Sachen, NRW-Sachen und Bundessachen zu machen, querbeet gemischt und da gar keine Trennung vornehmen. Ja, als als inhaltliche Ausrichtung habe ich mir einfach gedacht, dass eben unter Live-Sendung nicht einfach nur fällt, den Stream zu übernehmen, den man sich auch im Piraten-Streaming angucken kann, sondern dass es beim Radio auch darum geht, einfach die Sachen, die du beim BBT jetzt podcastmäßig unterstützt hast, also dass du Back-Interviews machst, als Podcast veröffentlichst, dass wir solchen Kram auch einfach live machen können. Und das wäre so die inhaltliche Ausrichtung vom Piratenradio, die ich mir vorstelle. Also nicht einfach nur den Stream senden und an 9 Stunden abbauen, sondern wirklich Radioprogramm machen. Ja, finde ich natürlich total cool. Ich kann mir nur noch technisch noch gar nicht vorstellen, wie das geht. Also ich glaube auf jeden Fall, da wir ja ein bisschen sozusagen Zeit haben, das aufzubauen, dass das eine sehr gute Zusatzposition für den Bundestagswahlkampf ist, weil wir darüber eine ganz spezielle Art Klientel erreichen können, die wir eben sozusagen mit den anderen Medien wieder schlechter erreichen können. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach aus dem Grunde extrem viel Sinn macht. Wir müssen eben tatsächlich möglichst viele zusätzliche Kanäle zu eben den üblichen Dingen wie Infostände, Plakate, Flyern und so weiter finden. Und da ist das ein guter Kanal, den wir dafür brauchen können. Okay, ich würde gerne heute Abend noch ein paar quasi Entschlüsse machen, dass wir da weitermachen. Also es steht jetzt für mich an erstmal der Name, dass wir den fest haben. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten machen, ob wir dann eine Abstimmung hier machen oder eine Abstimmung über die Mailingliste oder wie auch immer. Nur, dass wir da schon mal mitarbeiten können. Irgendwie. Ja, wir können das ja jetzt hier abstimmen und dann einfach nochmal auf die Mailingliste geben, dass dann noch weitere sich entsprechend beteiligen. Ja, Projekttitel für die Streams und den ganzen Kram und Mailinglisten machen, weil... Wie war das jetzt mit der Mailingliste? Das braucht eine eigene Mailingliste, oder nicht? Also ich stelle gerade fest, meine Latenz scheint riesig zu sein, also wenn ich dem einen oder anderen mal dazwischen quatsche, das ist dann irgendwie nicht beabsichtigt. Zur Mailingliste. Also ich wollte, wie gesagt, Socials machen, also... Also im Moment hört man dich wirklich nur bruchstückweise, also mit ganz langer Latenz dazwischen, aber eben kaum Folgen dadurch. Okay, Sekunde. Ich komme jetzt doch mal über die Bridge, weil das hat ja so irgendwie keinen Sinn. Was habt ihr nicht mitgekriegt? Also es ging jetzt eben, wo es aufgehört hat, war die Frage eben mit dem Abstimmen des Namens hier und dann nochmal über die Mailingliste schicken und eine eigene Mailingliste für Piratenradio, Fragezeichen. Genau. Es ist nur wichtig, dass wir jetzt schon mal einen Namen haben. Das heißt, mir wäre es ganz lieb, wenn wir das jetzt schon abstimmen können, damit wir da die redaktionellen Sachen weitermachen können. Und nach dem Namen bräuchte es ja auch ein Logo, richtig? Logo wäre natürlich auch noch fein, ja. Aber das wird eher auch hinsichtlich Website und so weiter, würde ich das dann dahin zurückstellen. Also, ich werfe es einfach mal in den Raum. Die Vorschläge waren eben Nebelhorn, Radiotitel. Ich denke mir einfach zu, wenn wir das ganze Nebelhorn nennen. Ich würde vielleicht noch den Zusatz Radio dahinter hängen, also Nebelhorn Radio. Das ist dann irgendwann, wenn sich das eingehört hat, wird das auch so ein Synonym wie Krähennest. Und da sagt ja auch keiner mehr Krähen-Podcast, sondern irgendwie nur Krähennest. Ich fände das in Ordnung. Ich würde halt den Radiozusatz noch dazusetzen, aber mein Vorschlag wäre eher Nebelhorn Radio. Piratenradio? Ja, Piratenradio wäre eine Option. Ich weiß aber nicht, ob das dann... Piratenradio gab es ja schon mal. Piradio? Also den Verein gibt es im Moment nicht. Das heißt, Piradio, ja gut, das, also den Verein gibt es im Moment gerade nicht, deswegen wäre der Name frei. Aber wir müssten uns dann schon überlegen, ob wir einen eigenen Namen aufbauen. Ich meinte jetzt nur den Zusatz. Also Nebelhorn finde ich toll, aber Nebelhorn Radio sagt halt irgendwie nicht, woher es kommt. Nehmen das Piratenradio des Krähennests. Pack! Ja, oder einfach mit Untertitel. Nebelhorn, das Piratenradio. Das so meinte wäre, ich das. Das wäre erstens schnittig. Das fände ich schnittig. Das wird dann irgendwann zum Synonym fürs Nebelhorn an sich. So. Dafür. Okay, also, dann stimmen wir es ab. Wer ist dafür? Nebelhorn, das Piratenradio? +1, Harald Franz. Jo, plus eins. Gegenprobe, wer ist dagegen? Ne, ich bin auch dafür. Eins. Jo, dann fragen wir den Tobi gleich auch noch, aber so wie ich das sehe, sind wir, was das angeht, einstimmig. Dann hab jetzt also Nebelhorn das Piratenradio. Dann die andere Geschichte. Es braucht natürlich eine Redaktion, die das Ganze betreut. Das heißt, da wäre meine Frage, wer kann sich vorstellen, das Ganze redaktionell im Allgemeinen zu betreuen? Also nicht nur die Sendeliste zu schreiben, das kann man sich ja aufteilen, sondern auch irgendwie Social betreuen und Blogs schreiben, also im Blog schreiben, wenn wir einen haben und so weiter. Wer kann sich das vorstellen? Kannst du mal sagen, bitte, Entschuldige. Es geht um die redaktionelle Betreuung. Also wer zum Beispiel die Socials betreuen kann, wer die Sendeplanung machen kann und ja, wer grundsätzlich noch Kapazitäten dafür hätte, das Ganze ein bisschen redaktionell im Background zu machen. Also ich kann ab Februar, wie gesagt, mitmachen. Jetzt im Januar bin ich ziemlich extrem zu. Ich kann zwar mal reinhören, jetzt so als Testhörer, aber irgendwie jetzt redaktionell was machen, kriege ich im Januar auf keinen Fall hin, aber ab Februar sollte es gehen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir eh noch ein bisschen im Testbetrieb bleiben werden, bis das alles soweit läuft. Also was Blogbetreuung angeht, ich schreibe ja gerne. Also voll, geht nicht, keine Kapazität mehr. Schmerz mir tut. Ich sag mal, bis zur Afropampa bin ich auch zu, aber ich mache ja nicht so viele Podcasts. Okay, was stellt ihr euch denn als nächste Schritte vor? Also ich würde, wie gesagt, gerne erstmal eine Mailingliste aufsetzen, Socials aufsetzen und eine Webseite hinbasteln. Was seht ihr da als nächster Schritt? Als nächsten Schritt würde ich dann mal sehen, dass man sich dann Ende Januar oder Anfang Februar dann mal trifft, um einen weiteren Programmplanung zu machen, um eben auch eine weitere Sendung zusammen zu basteln, die dann im Probebetrieb eben oder eben vielleicht auch in den Direktbetrieb reingeht dann. Sorry. Ah, Klaus, sehr schön, wunderbar. Hi. Also Probesendung kann jetzt schon passieren. Ich habe Tobi die Sachen zugeschickt. Er kann jetzt erstmal mit dem Skript rumbasteln und mal schauen. Das wäre dann auch noch eine redaktionelle Sache, wie oft man das einladen will, ob man jeden Tag einen neuen Plan schreiben will oder in die Rotation irgendwas Neues reintut, jeden Tag. Oder ob das wirklich alle 2-3 Tage irgendwie ein komplettes 3 Stunden, eine komplette Stunden-Rotation austauscht oder so, wäre dann auch noch zu überlegen. Auch ein bisschen hinsichtlich, was die Nutzer hören. Man kann ja einfach schon mal als einen der nächsten Schritte, also dass das jemand in die Hand nimmt, irgendwie einen Twitter-Account anlegen und schon mal ein bisschen pushen, dass da was kommen soll und mal fragen, was man sich da so wünscht und daraufhin dann auch auf die Wünsche die Programme an sich zusammenstellt. Also das kann man ja durchaus schon mal machen. Ich muss mal kurz zu meiner Frau hoch, bin gleich wieder da. Wieder da und nichts mit dir. Fühlt sich denn da jemand berufen, die Twitter-Betreuung zu machen? Entschuldigung, die was? Wir haben gerade darüber gesprochen, was so die weiteren Schritte sind. Also Twitter-Client, also Twitter-Account für das Nebelhorn-Radio und eben was wir jetzt weitermachen können. Also so redaktionell, darum geht's. Da kann ich mich wohl drum kümmern, wenn nicht jemand anders hier schreit. Schreit jemand hier? Ah, oh, der Klaus ist da, wie schön. Scheiße, du. Bitte? Hi, Tobi. Gut, ich mache mir ein Ticket für, ich kümmere mich um den Twitter-Account. Okay. Hast du kein Ticket, das ich nicht lange auf. Dann geht es hier um, Tobi, soll ich mal bei uns anfragen, ob wir da Mailinglisten kriegen, eine interne und eine öffentliche? Habt ihr einige eigene Mailinglisten-Server bei euch? Haben wir, ja. Ja, dann mach mal. Bei Bund hätte ich jetzt gesagt, das ist bestimmt wieder ein Problem. Ja, kommt drauf an. Dann sag mir mal bitte, also wir haben eben mal abgestimmt, da kann ich dich auch noch fragen, irgendwie der Name, da haben wir drüber gesprochen, Nebelhorn. Von dir erzählst du gar nichts. Soll ich mal was erzählen? Ich denke, wir lassen ihn nichts erzählen, okay? Mach weiter. Also, wir heißen jetzt quasi Nebelhorn, das Piratenradio. Da kann ich auch noch kurz sagen, ob du dafür bist oder dagegen. Ich bin dafür. Dagegen. Super. Blöd, Mann. Okay. Dann Dann sag mir am besten mal einen Namen, was für Mailinglisten dann da ist. Einfach Nebelhorn oder Nebelhorn Radio oder was wäre da die Idee? Da fragen wir doch mal den Klaus. Was meinst du, Klaus? Wozu? Zu dem Twitter-Account oder was? Ja, unter anderem. Also Twitter-Account, Mailinglisten und so. Also was der Claim ist, was der Langclaim ist und was die so alles Mögliche. Ich habe jetzt natürlich bin jetzt natürlich wesentlich zu spät gekommen. Ich habe jetzt überhaupt nichts mehr mitbekommen. Also das Nebelhorn wird wahrscheinlich vergeben sein, könnte ich mir gut vorstellen bei Twitter. Nebelhorn das Radio, Nebelhorn das Piratenradio, okay. Für einen Twitter-Account ja. On-Air oder online finde ich Nebelhorn das Piratenradio ein bisschen sehr lang. Ich finde eigentlich Nebelhorn alleine ziemlich gut. Also online zum Hören. Ob man das jetzt Nebelhorn das Piratenradio dann zum Beispiel auf den Briefkopf setzen würde, also nur für die Offline-Werbung zum Erklären, weil die Leute, die das Ding hören, die wissen ja so, dass das ein Medium ist. Also Nebelhorn das Piratenradio finde ich jetzt überflüssig. Aber das ist eben nicht meine Entscheidung, das ist basisdemokratisch. Zu den Positionierungen. Da es ja eine Mischung sein sollte aus Musik und Podcast, aber eben so eine sehr paritätische Mischung mit einem stärkeren Gewichtung natürlich auf der Information, das heißt auf dem Podcast, fand ich das eigentlich ziemlich geil, wenn man eben eines unserer Anliegen noch mit reinbringt, nämlich die GEMA-freie Musik, das dann auch dementsprechend positioniert. Das ist einer der Unique Selling Points, also GEMA-freie Musik und großartige Podcasts. Das ist für mich eine sehr stimmige Positionierung, die sagt genau aus, und das sind natürlich jetzt nicht die größten Podcasts der 70er, 80er und 90er. Das finde ich ist kurz, es ist knappig, es ist knapp und es erklärt genau, was wir eigentlich tun würden. Also so wie ich das verstanden habe und so wie ich das jetzt immer noch denke, obwohl ich ja den Rest des Gesprächs nicht mitbekommen habe. Ich ja übrigens auch nicht, aber gut. Vaku, protokollierst du zufällig? Nein, zufällig nicht. Okay, gut, wir haben ja ein Audioprotokoll. Klaus, kannst du dann noch einmal zusammenfassen, was du als Name vorschlägst? Und dann würde ich in die Runde fragen, ob es da eine Gegenrede gibt. Also gut, mein Vorschlag wäre das Nebelhorn, GEMA-freie Musik, GEMA-freie Musik und die größten Podcasts und die größten Piraten-Podcasts vielleicht dann noch. Wenn man ansonsten, gut, je mehr ich drüber nachdenke, Nebelhorn, das Piratenradio, Geht auch. Ja, okay. Nebelhorn, das Piratenradio, GEMA-freie Musik und großartige Podcasts. Gut, da haben wir eben schon drüber gestimmt mit 4+. Ihr könnt jetzt mal beide euch da zugesellen, dann sind wir bei 6+. Also ich glaube, jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es nicht darum, ob Nebelhorn ja oder nein, sondern wie der Gesamttitel heißen soll, richtig? Verstehe ich auch so, ja. Und da würdest du aber trotzdem den Namen Podcast mit in ein Radio mit reinpacken, Klaus? Ja, warum nicht? Gut. Ja, ich dachte, es ist ja ein Radio und kein Podcast. Ja gut, aber du sagst ja nicht um die größten Beiträge oder sowas. Wir senden ja Podcasts auch. Das ist ja auch die PMs sind Podcasts, ne? Gut. Das ist ja einfach nur eine Form. Und da weiß jeder, was er darunter zu verstehen hat, ne? Gut, dann wiederhole ich mal eben. Dann wäre der Gesamttitel jetzt Nebelhorn, das Piratenradio, GEMA-freie Musik und die größten Piratenpodcasts. Dann die größten Podcasts, das Wort Piraten schon drin haben, oder? Genau. Kurze Zwischenfrage. Haben wir noch was anderes zu besprechen außer dem Radio? Sonst würde ich nämlich dann jetzt gehen. Das war also meine Bitte. Ich weiß ja nicht, ob sonst wer noch was hat. Ich vertraue euch davon. Ich steige da eventuell irgendwann quer ein, aber im Moment packe ich es einfach nicht. Es geht uns, glaube ich, allen so. Also im Moment kann ich da auch nicht riesige Energie reinstecken. Der Raven war aber so nett, sich da jetzt drum zu kümmern. Das heißt, wir haben was und ich auch wirklich Energie nach der AV Pampa. Nach Aufstellungsanbruch. Ja, oder noch besser nach dem TDPA und dem Barcamp SG-Gestaltung. Also okay, Sommer. Genau. Nein. Also okay, egal. Dann für mich noch die Info. Ich habe jetzt mal die zwei Sachen reingeschrieben. Also ich würde für die Mailinglisten die Website, Domain, Nebelhorn-Radio nehmen. Wäre das in Ordnung? Weil einfach nur Nebel, da habe ich schon geguckt, das ist als Domain schon weg jeweils und das Netz glaube ich auch. Und ich würde es einfach einheitlich dann Nebelhorn-Radio machen. Dann ist die Kurzversion da auch schon mit drin. Warum nicht Nebelhorn-das-Piratenradio oder piratenradio.de oder com oder org oder net? Ja, das ist wieder so lang dann. Ich fände es aber schon ganz gut, weil da einfach Piraten dann noch mit drin ist in der Adresse. Okay, dann würde ich sagen, stimmen wir es ab. Genau. Ohne das, also Nebelhorn-Piratenradio dann nehmen. Jo. Bevor wir das abstimmen, der Form halber, also nochmal den Titel von gerade, den ich nochmal wiederhole, ob es da eine Gegenrede gibt. Nebelhorn, das Piratenradio, GEMA-freie Musik und die größten Podcasts. Gibt es da eine Gegenrede? Nee, hat was anderes, nicht größten, du hast was Besseres gesagt, eben der Klaus. Und Piratenpodcasts? Nee, der hat was Besseres als größten Sache, die herausrennen. Großartige. Ah, okay, gut, dass ich nochmal frage. Und großartige Podcasts. Moment, und dann kommen wir gleich zur Domain, Sekunde. Danke fürs Aufpassen. Also, auf ein neues. Nebelhorn, das Piratenradio, GEMA-freie Musik und großartige Podcasts. Haben das der Gesamttitel sein? Das ist dann der Gesamttitel, ja? Dann möchte ich ihn bitte selber haben, dass man den Rest weglassen kann. Ja, ist ja. Sozusagen, das Piratenradio ist sozusagen der erste Punkt und dann kommt die Subline und die Subline kann man so weglassen. Also es gibt im Marketing, das ist zweiteilig. Das erste ist quasi der Name und das zweite ist die Positionierung, auch im Unterschied zu einem Claim zum Beispiel, ja. Ne? Aber Tobias also, sagte gerade Name, schon teilbar deswegen sein. Frage ich. Ja, nee, dann habe ich das, ich habe es falsch gesagt. Dann sage ich es nochmal richtig. Ah, ich schaffe das heute irgendwann. Der Titel wäre Nebelhorn, das Piratenradio. Und der Untertitel wäre GEMA-freie Musik und großartige Podcasts. Yeah. Gibt es dazu Gegenrede? Aber danke, Bernd, du hast gut aufgepasst. Marco, ich habe den Link geschickt. Hast du gesehen? Nö. Ah, warte, ich schicke dir nochmal. Gut. Gut, dann kämen wir jetzt zu dem Thema Domain. Was stünde da zur Abstimmung? Welche Auswahl haben wir da, Raven? Nebelhorn-Radio, Nebelhorn-Piratenradio, .de würde ich sagen. Okay, der Name ist ja erstmal wichtig. Gleichermaßen für die, genau. Also also es geht jetzt nur darum, ob das Wort Piraten mit drin ist oder nicht. Dann können wir es verkürzt darstellen. Ja, ja. Dann frage ich so rum, wer ist denn dafür, dass das Wort Piraten mit in der Domain drin ist? Fangen wir oben an. Ich bin auch dafür. Gut, dann frage ich jetzt noch. Dann gibt es jemanden, der dagegen ist? Gut, niemand. Dann, ich würde es gern kurz halten, aber... Ha, Tyrannei der Masse, würde ich sagen. Ich bin auch für die... Nee, passt ja. Ja, schon in Ordnung. Also das musst du wissen, Tyrannei der Masse ist ein Herr von der FDP, der Herr Döring gewesen im Landtagswahlkampf, der das mal gesagt hat. Deswegen hat das hier eine Bedeutung. Okay. Ja, war das mit dem... Also, Abstimmung ist dann Nebelhorn-Piratenradio. Jawohl, ich habe das jetzt gerade hier in meinem Ticket dokumentiert, da gehört es eigentlich nicht hin, aber Hauptsache ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Okay, dann lege ich da Mailinglisten unten an und schau mal nach einer Domain. Also einen Twitter-Account kann ich auch anlegen, theoretisch, oder machst du das? Ich meine, der ist dann ja eh für sämtliche traditionellen Leute dann zugänglich. Ja, klar. Also wenn du das noch mitmachen willst, wäre das für mich vollkommen in Ordnung. Dann habe ich eine kleine Baustelle weniger. Okay, würde ich machen. Was? Da gilt dann Nebelhorn-Piratenradio, ne? Ja, genau. Genau, machen wir es einheitlich. Ja, dann wäre eigentlich nur noch die Frage, kurz, soll ich schon einen Blog installieren oder noch warten? Also als Website-Plattform. Wo liegt denn dann die Blogseite? Also wir müssten kämpfen, um einen Blog zu kriegen, weil derjenige, der es bei uns macht, der will sich im Moment da so nicht so viel drum kümmern, was ich durchaus verstehen kann. Und die anderen tun es nicht. Deswegen einen Blog bei uns zu kriegen, ist mit hartem Kampf verbunden. Wenn du einen machen kannst, würde ich sagen... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, ich muss da sehr naiv dran gehen, weil ich nie gemacht habe. Aber wir haben einen Server und das würde ich dann, wenn es da fertige Systeme gibt, also WordPress kann ich da dann draufhauen. Das muss dann halt nur jemand administrieren. Also WordPress-mäßig, also CMS-mäßig meine ich. Also das glaube ich, das kriegen wir wohl hin. Dann mach du mal den Blog einfach. Okay, hast du. Gut, was für ein System soll ich nehmen? Ja, WordPress. Charmy kann helfen beim WordPress, meinst du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Jami hat das Chat geschrieben, er könne helfen. Okay, dann würden wir dann wird dich vielleicht nochmal zukommen. Ich möchte ja, der Jami, der könnte ja einfach sprechen, er ist ja nicht stumm gestellt oder so. Aber wir können ja alle sprechen eigentlich. Vielleicht okay, wahrscheinlich kann ich nicht sprechen. Gut, okay. Wie ist denn der Zeitplan? Jetzt habt ihr irgendwie darüber gesprochen. Also mal kurz, um das abzuschließen, damit ihr eure Aufzeichnung machen könnt. Ich lege dann also an. 2 Mailings, eine interne, eine öffentliche. Ich schaue nach einer Domain und ich lege an den Twitter-Account. Jeweils mit Piraten, Nebelhorn, Piratenradio. Ja, und du kümmerst dich um den Blog mit Hilfe von Shami und machst im Moment eigentlich so alles. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das wäre so möglich, glaube ich, ja. Genau, also ich installiere dann eben WordPress mal bei uns. Ich schlage dann vor, dass du dich da jetzt nicht bekloppt machst, weil Klaus nach dem Zeitrahmen fragt, wir haben jetzt da jetzt ja keinen Zeitdruck. Mach so weit du kommst und weil wir jetzt ja gerade mit so vielen anderen Dingen eingespannt sind, so AV Pampa und noch weiteren Dingen wie TDPA, wie Vaku, was auch immer, wenn da dir irgendwann das über den Kopf wächst und sagst, hör mal, da brauche ich mal Hilfe, dann musst du einfach schreien, dann glaube ich, sind wir da. Und was ich anbieten würde, also wenn der Blog nicht ist, dass ich dann auch eine nette Wiki-Seite anlege mit einem Logo, was es da vielleicht gibt. Ja. Yeah. Okay. Also im Moment kann ich das alles noch machen. Zeitmäßig kriege ich das hin. Mir wäre halt nur wichtig, dass ihr euch schon mal redaktionell halt Gedanken drum macht, wie das Ganze wird. Dann schon mal testet, die Sendelisten zu erstellen, stellen dann in nächster Zeit nochmal das Planungstool rumschicken, dass ihr da einfach schon mal schaut, was dann für Themen, für Themenblöcke stehen und wie kann man das Ganze irgendwie in die Sendung packen. Technisch mache ich das dann so weit, wie die Zeit reicht. Also das würde ich wohl machen mit demjenigen oder denjenigen, die dabei mitmachen wollen. Shami, wir hören dich nicht. Du leuchtest mit deinen roten Lippen, aber zu hören bist du nicht. Ich meine, wir werden uns ja auch noch mal vorher treffen, oder? Ja, sicher, klar. Demnächst. Weil ich muss ja dann auch noch ein paar Sachen, denke ich mal, produzieren. Ich werde es ja jetzt auch ein bisschen abändern müssen, die Sachen, die ich bereits produziert habe. Und genau, und da brauchen wir ja sicherlich noch ein paar Elemente mehr. Also ganz klar, ich stelle mir das jetzt im Moment vor, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir machen jetzt einfach was fertig. So, finden wir hübsch, finden wir nett. Du sagst, du baust da noch ein. Und das bleibt erstmal Testbetrieb, bis wir gemeinsam sagen, so, jetzt ist es kein Testbetrieb mehr. Ja, da würde ich allerdings empfehlen, dass wir das, wenn wir auf den regulären Betrieb, also soweit der regulär ist, umschalten, sollten wir das schon auch ein bisschen zelebrieren. Ja, mit Pressemitteilung und allem drum und dran. Dann machen wir dann große Kampagne auch über Twitter, übers Netz und so weiter, über Mailinglisten. Dann machen wir schon ordentlich und auch Pressemitteilung und so. Das machen wir schon. Genau. Ich habe noch Silvesterknaller über. Am besten so diese Knallbonbons, das ist auch immer lustig. Juhu! Das wäre dann schon der Einstieg in den Spelunkencast jetzt. Ja, wenn wir denn alles Radiomäßige jetzt geklärt haben, dann würde ich die Aufzeichnung hier beenden. Oder hat noch jemand was? Ja, also von mir wäre das sowas alles. Ich mache dann genau das, was aufgezählt ist. Und es dann wäre eigentlich nur noch ein nächster Termin. Also ob wir uns über die Mailingliste nochmal treffen oder ob wir direkt den nächsten Termin festmachen. Bei diesen Sachen halte ich es, nicht, dass du dich jetzt zu gebauchpinselt fühlst, Klaus, aber ich halte dich dafür eklatant wichtig und du hast sonntags immer ganz schlecht Zeit, ne? Ich habe eigentlich immer schlecht Zeit, aber sonntags 19 Uhr ist eigentlich relativ gut. Ich habe es nur heute einfach verpennt. Also das ist eigentlich, um die Uhrzeit ist es eigentlich ganz okay. Also wenn es halt bis um 8 vorbei ist, gut, jetzt haben wir schon 7:07, deswegen... Okay, dann können wir jetzt einmal festhalten, dass wir uns vielleicht genau vorm nächsten Spelunkencast wieder treffen. Wieder um 7 Uhr, wäre das okay? Ja, das ist super. Wann ist der denn eigentlich? In 3 Wochen oder was? Stimmt, logischerweise dann in 3 Wochen, ne? Gut, dass du sagst, ja. Spelunkencast also diesmal mit einer Woche länger Pause dazwischen. Weil wegen AV Pampa. Achso, ja, klar. Ja gut, ich meine, das müssen wir jetzt auch nicht überstürzen. Also ist doch in 3 Wochen ist doch gut. Eben, wir haben auch eine Mailingliste, ist ja nicht so, dass man zwischendurch nichts machen könnte. Gut, dann beende ich hiermit die Aufzeichnung. Und ich sage tschüss, okay. Super, ich freue mich auf das Nebelhorn. Ciao, genau. Ciao, Klaus. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund, East Meets West, veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.